anderen Leuten, ja, anderen Leuten beim Laufen zuschauen, beim Blutsaufen, als moderner Vampir dabei zuzuschauen. Alles für kranke Gehirne, um einen Machtinzest aufrechterhalten zu können. Doch die wahre Lösung liegt einzig im Nashornpulver, auch nur dann, wenn man es durch die Nase zieht. Als Film gibt es dann die Suche nach neuen Blutopfern für reiche Milliardäre. Blutdoping EPO. Die bekanntesten Mittel aus dieser Gruppe sind Erythropoetin EPO und das Wachstumshormon HGH. Unter Blutdoping versteht man die Verabreichung von Vollblut oder von Zubereitungen, die rote Blutkörperchen enthalten. Durch diese Maßnahme wird die Erythrozytenzahl im Blut erhöht, sodass eine Verbesserung der Sauerstofftransportkapazität erreicht werden kann. All unsere gehirnaktiven Konstrukte laufen in ein langweiliges Enttäuschen hinein. Ich will auch kein Handy, um mich mit Internetblasphemie zudröhnen zu lassen. Falls ja, bin ich dann durch dieses Rauschen im Kopf eine Drohnengefahr und darf abgeschossen werden. Ja, diese Not macht den Ton und vermittelt so den Klang der Autorität. Und diese gibt ihnen in ihrer Sprache geistiges Desorientieren wieder, was wir applaudieren, bestrafen oder belohnend in Komplimente kommentieren. Schon schauen wir uns das darauf folgende Hergelaufene der Leute an, die für uns danach tanzen, damit wir uns selbst darin passgenau eingliedern können und wir keine sprachliche auffällige Drohnengefahr werden. Ja, mit den richtigen Komplimenten, den richtigen Komplimenten, geht man jede bestrafende Zins.